aufgegeben und bin daheim geblieben. Ich schau aus dem Fenster hinaus und seh, wie schrecklich die Welt ausschaut. Und das Schweigen tat so weh, ich will doch nur verstehen, warum das alles geschieht. Ich wünsch dir mein Leben zurück, in Liebe und voller Glück. Ich will mein Leben zurück. Ich wünsch dir mein Leben zurück, in Liebe und voller Glück. Ich will mein Leben. Es gibt Menschen, die sagen erfreut, das ist doch klar, dass es nie wieder wird, wie es einmal war. Der ganze Stress und der Neid, die Gängelei, hab ich so leid, ich hab das Gefühl verloren für die Zeit. Ich wünsch mir mein Leben zurück, in Liebe und voller Glück. Ich will mein Leben zurück. Ich wünsch mir mein Leben zurück. Ich wünsch mir mein Leben.